die keine Strafe kennt als Blut und Feuer. Aber vor euch, mein würdiges Fräulein, möchte ich nicht für ein Ungeheuer gehalten werden an Härte und Grausamkeit. Darum vergönnt mir, dass ich euch mit wenigen Worten die Blutschuld des jungen Bösewichts, der dem Himmel, sei es gedankt, der Rache verfallen ist, klar vor Augen lege. Euer scharfsinniger Geist wird dann selbst die Gutmütigkeit verschmähen, die euch Ehre macht, mir aber gar nicht anstehen würde. Also, am Morgen wird René Cardillac durch einen Dolchstoß ermordet gefunden. Niemand ist bei ihm als sein Geselle Olivier Brusson und die Tochter. In Oliviers Kammer unter anderem findet man einen Dolch von frischem Blute gefärbt, der genau in die Wunde passt. Cardillac ist, spricht Olivier, in der Nacht vor meinen Augen niedergestoßen worden. Man wollte ihn berauben? Das weiß ich nicht. Du gingst mit ihm und es war dir nicht möglich, dem Mörder zu wehren, ihn festzuhalten, um Hilfe zu rufen. 15, wohl 20 Schritte vor mir ging der Meister, ich folgte ihm. Warum in aller Welt so entfernt? Der Meister wollte es so. Was hatte überhaupt Meister Cardillac so spät auf der Straße zu tun? Das kann ich nicht sagen. Sonst ist er aber doch niemals nach 9 Uhr abends aus dem Hause gekommen. Hier stockt Olivier. Er ist bestürzt, er seufzt, er vergießt Tränen. Er beteuert bei allem, was heilig, dass Cardillac wirklich in jener Nacht ausgegangen sei und seinen Tod gefunden habe.